Gjemme et bra sport og via Figelten etasjen vi en vibra Til en nå patte patte lila Hulen i patte patte vira Ich trag meg la martina Durch die strassen in der Skipass Gib ihm hans baba vitra Rasen mit der nacht zu strassen wie vila byta Checka meine ware frisch wie in Kolumbiana Lass mal deine filme kurdisch ist die Arma Baba hase balla wieder mal wieder mal barba Möse meine stimme ratatatatatata Trag jeden tag die filme wie Tony Montana Baller wie ne automatik wie Uzi Oskana Rase wie ne maschine auf diesem Metallhaber Jeden tag dasselbe doch komme wie Hanna Komm, lass sie reden, lass sie bla Kleines Spiel Hausumsatz wurde viel gemacht Macht zu viel Die Patte fließt nun jeden Tag Moscherie Ich köpfe Flaschen, Shampoos bra Wieder hört ne wird der Hama Hemi hört ne hört der Wada Hemi kennt ne nach Vulada Na wie in der Pedro Sayonara Wey, jeder hört ne wird der Hama Hemi hört ne hört der Wada Hemi kennt ne nach Vulada Na wie in der Pedro Sayonara Und ich sag Und ich sag, Mann, hey, hey, hey.